Kapitel 10 Hören Was sagt der Reporter? Was sagt er nicht? Ja, meine Damen und Herren, heute wird er beerdigt. Der große Narr, der Spaßmacher, der berühmte Till Eulenspiegel. Wird er uns fehlen? Den Weinhändlern sicher nicht. Den Pfarrern sicher auch nicht. Auch der Graf von Lüneburg ist sicher froh. Aber uns? Den einfachen Menschen in diesem Lande? Das heißt, auch die Bäcker sind sicher nicht traurig. Und die Hühnerverkäuferinnen. Aber bei dieser Beerdigung, meine Damen und Herren, stehen doch Tausende am Friedhof und warten. Manche weinen. Da trägt man den Sarg herein. Aber ach, da steht ein Komitee von Pfarrern. Die sagen nein. Eulenspiegel darf hier nicht beerdigt werden.